WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, es ist 1 Uhr nachts und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute haben wir wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen sofort an mit der ersten Anruferin. Das ist die Melissa und Melissa ist 19 Jahre. Hallo, genau, Melissa. Genau, guten Morgen. Hallo. Melissa, weswegen hast du angerufen? Also ich habe angerufen und zwar, ich mache gerade ein FSJ im Krankenhaus. Also ein soziales Jahr, ein freiwilliges, genau, soziales Jahr. Mhm. Genau, auf der Krebsstation. Mhm. Und es ist halt auch das erste Mal, dass ich arbeite, also auf Vollzeit. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, es ist wirklich sehr belastend, auf der Krebsstation zu arbeiten. Wie viele Monate arbeitest du jetzt schon? Ich arbeite gerade mal jetzt 2 Monate dort. Ja. Nun ist das ja auch eine krasse Entscheidung, gleich, wenn man noch überhaupt keine Erfahrung hat, dann gleich auf eine Krebsstation zu gehen. Warum hast du das getan? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Krebsstation habe ich jetzt nicht direkt gewählt. Ich wollte halt unbedingt ins Krankenhaus gehen. Mhm. Und ich kam halt erstmal auf die Krebsstation. Und warum unbedingt ins Krankenhaus? Weil ich halt damals auch selber oft im Krankenhaus war, aufgrund meiner Krankheit. Was für eine Krankheit halt hast du? Als Patient. Ja, was für eine Krankheit hast du? Ich habe eine rheumatische Erkrankung. Ah ja, das heißt, da musstest du auch als Jugendlich oder Kind oft ins Krankenhaus. Genau, ja. Und ich wollte dann halt immer sehen, wie es halt nicht nur als Patient aussieht, sondern auch was dahinter steckt, ne? Mhm. Halt die ganzen Schwestern und hier alles, das hat mich sehr interessiert. Da habe ich mir gedacht, mache ich mal ein soziales Jahr. Sehr gut, schnupper mal ein bisschen rein. Mhm. Und kam halt direkt auf die Krebsstation. Und ich muss halt auch sagen, zum Beispiel jetzt innerhalb von diesen 2 Monaten sind auch schon 3 Patienten verstorben. Mhm. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wie ich halt auf diese Patienten zugehen soll, weil ich habe halt Angst, dass wenn ich zu sehr mit Herz dabei bin, wirklich dann abends zu Hause im Bett liege und mir dann die Gedanken darüber mache. Weil so war das nämlich bei dem ersten Patienten, der halt dann eben verstorben ist. Mhm. Also ich habe mich wirklich, ich habe ihn echt total gemocht, ja. Ich habe ihn von morgens bis abends ja betreut quasi. Mhm. Ich bin ja auch eigentlich nur für die Pflege auch mit zuständig und helfe halt morgens beim Waschen und bei allem hier. Und dann irgendwann war der Patient halt nicht mehr da. Und das ist halt auch total ungewohnt, vor allen Dingen, weil noch nie irgendwie jemand bei mir so in Familie oder so verstorben ist. Ich kannte das noch gar nicht. Das heißt, du hast ihn nicht beim Sterben begleitet? Also ich habe ihn im Sterbezustand gesehen. Ja, aber dann, als er tot war, hast du ihn nicht gesehen. Nee, tot habe ich ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn halt im Sterbezustand gesehen. Vor allen Dingen, Krebs ist schon, also ich muss sagen, es ist schon eine schlimme Sache. Viele wissen eigentlich gar nicht, wie schlimm es wirklich ist und wie schlimm das so einen menschlichen Körper eigentlich, also wie sehr das jemanden so kaputt macht. Na, ich glaube, viele wissen es mittlerweile schon, weil irgendwie fast jeder im Verwandten-, Freundes-, Bekanntenkreis ja doch leider jemanden schon zu beklagen hat, der an Krebs gestorben ist. Abgesehen jetzt davon, was natürlich wirklich sehr, sehr schwierig ist für jemanden, der neu in dieses Geschäft reingeht, mit dem Tod umgehen zu können, was ist für dich weiter besonders belastend und schwierig an dieser Arbeit? Also ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe halt vorher noch nie irgendwie einen anderen Menschen gewaschen. Mhm. Habe ich halt vorher noch nie gemacht. Mhm. Und ich hatte auch nicht wirklich eine große Einschulung. Also ich kam wirklich dorthin, mir wurde gezeigt, ja hier, das machst du so und so und so. Mhm. Und dann ging es halt schon direkt los. Ja, Handschuhe angezogen zum ersten Patienten und helfen. Halt, ja, genau, geholfen. Und also am Anfang war es halt schon schwer gewesen. Vor allen Dingen, da sind ja auch viele Gerüche mit dabei, die auch mal unangenehm sind. Mhm. Wie alt sind die Patienten, die dort liegen? Also der jüngste Patient, den wir hatten, der war 35. Mhm. Hatten, das war der heißt, jüngste. Der ist auch verstorben? Nee. Mm-mm. Also die Patienten, die verstorben sind, die waren schon so 50, 80 und einmal so knapp 60. Ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, Melissa. Ich habe einen großen Teil meines Zivildienstes auch im Krankenhaus absolviert. Mhm. und erkenne mich sehr wieder in dem, was du gerade gesagt hast. Wir wurden damals auch nicht groß eingewiesen. Ich war auf einer inneren Abteilung, eben da waren auch viele Krebspatienten. Und irgendwann wurde auch gesagt, hier haben Sie die Handschuhe, kommen Sie mit und machen Sie sauber. Man ist erstmal unsicher, wie man die Leute anfassen soll. Mhm. Es sind ja auch intime Vorgänge. Dann denkt man, schämen die Leute sich vielleicht, wenn ich sie da anfasse. Dann hat man mit Gerüchen zu tun. Man ist auch unsicher, wie begegnet man einem so schwerstkranken Menschen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an den ersten Patient, der da auf der Abteilung dann gestorben ist. Das hat mich auch sehr umgehauen, als ich das dann miterlebt und gesehen habe. Ach, Sie haben das auch gesehen? Ja. Ja, das ist, also ich zum Glück noch nicht. Mhm. Also ich habe halt viele Patienten im Sterbezustand gesehen. Die sind ja dann auch eigentlich fast wie tot, also gar nicht mehr ansprechbar, nehmen ja auch gar keine Nahrung mehr zu sich. Also ich glaube, das, was du am Anfang gerade gesagt hast, wie gehe ich damit um? Da muss jeder für sich, glaube ich, der in diesen Bereich hineingeht, so seinen Weg finden. Am Anfang nimmt man sehr viel mit nach Hause. Auf jeden Fall. Ich lag auch manchmal Nächte im Bett und ich habe diese ganzen Eindrücke gar nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Mhm. Vor allen Dingen, es kam halt auch öfter vor, wie Sie ja schon gesagt haben, dass Patienten sich auch geschämt haben. Zum Beispiel hatte ich auch mal einen Patienten, der dann einfach vor mir angefangen hat zu weinen. Und da weiß man auch gar nicht so, soll man jetzt sehr fürsorglich sein, aber auch nicht zu fürsorglich. Man muss so eine Distanz finden, aber auch nicht zu sehr. Also es ist echt schwer so. Ich würde mich an deiner Stelle so auf deine Intuition verlassen, auf deinen gesunden Menschenverstand. Wenn du das Gefühl hast, sehr herzlich sein zu wollen zu einem Menschen, einem schwerkranken Menschen, dann sei es. Ja. Und wenn es dann auch vielleicht ein bisschen zu viel war, das ist dann auch egal. Ganz gut ist vielleicht, wenn du dir einen netten Mensch unter den Pflegern oder den Krankenschwestern ausguckst, den du nett findest, und einfach mal mit dem redest, einen erfahrenen Mitarbeiter. Der wird dir sicher gut zur Seite stehen können. Ja, also ich habe auch eine Pflegeassistentin, mit der habe ich auch schon ein bisschen darüber geredet. Mhm. Sie arbeitet auch schon sehr lange in diesem Beruf. Und ich denke mal, ich könnte auch mal mehr mit ihr reden, auf jeden Fall. Also sie ist sehr offen und sehr lieb. Mhm. Ich muss halt auch sagen, viele Schwestern sind halt auch sehr überfordert. Und das für ist die das ist das schon, ja, für die Leute ist das schon so alltäglich, dass dann so ein kleines Problem gar nicht mehr für die so als großes Problem gesehen wird. Ja, aber weißt du, dann bist du vielleicht sogar ein Glück für die Patienten, dass du ein bisschen mehr Zeit hast und auch mal ein Wort sprechen kannst mit den Leuten, wohingegen die Pfleger und Krankenschwestern vielleicht eben nicht die Zeit haben, mit den Schwerkranken zu sprechen. Ja. Dann nimm dir euch die Zeit. Das ist eine gute Zeit, die man mit Kranken verbringt und mit denen spricht. Da profitierst du auch von. Auch wenn du anfänglich ein bisschen niedergeschlagen bist. Letztendlich ist es auch für dich und deine Entwicklung eine gute Sache. Ja, ich muss auch merken, ich war vorher, ich war nie so offen so für andere Menschen. Also ich habe immer so ein bisschen, schüchtern, immer ein bisschen zurückgehalten. Aber seitdem ich dort arbeite, ich gehe so auf die Patienten zu und ich bin also viel offener und freundlicher. Ich merke richtig, das hilft auch schon teilweise. Mhm. Es gab auch schon wirklich schöne Momente halt, die man auch mit nach Hause nehmen kann. Absolut, absolut. Du bist jetzt 2 Monate dabei, sagst du. Bist du fest entschlossen, das Jahr durchzuziehen? Das weiß ich ganz ehrlich nicht gesagt. Also ich will es auf jeden Fall so lang versuchen, wie es geht, aber wenn es irgendwann gar nicht mehr geht. Vor allen Dingen ist es auch eine körperlich sehr anstrengende Arbeit. Mhm. Das denkt man gar nicht, aber jemanden aus dem Bett helfen, hier, das ist schon schwer. Natürlich. Und vor allen Dingen mit Rheuma noch. Deshalb sage ich ja auch schon seit Jahr und Tag, dass die Krankenschwestern und Pfleger viel besser besoldet werden müssen. Die müssen mehr Geld kriegen für die schwere Arbeit, die sie da leisten. Möchtest du irgendwann in diesen Beruf gehen? Ich weiß es nicht. Also ich habe mir von diesem Jahr eigentlich erhofft, dass dass mir vielleicht so irgendwie so, das ist der Beruf, den ich machen möchte. Mhm. Aber irgendwie habe ich das noch nicht. Also ich kam jetzt sehr viele negative Eindrücke eher auf mich, positive. Versuch es mal noch eine Weile durchzuhalten. Ja. Versuch mal wirklich eine Zeit, es zu schaffen. Und dass du nicht bei den ersten jetzt negativen Eindrücken schon gehst. Manchmal braucht es eine gewisse Zeit, da muss man auch ein bisschen durchs Dickicht gehen, um dann auch eine Klarheit zu finden, ob das vielleicht was ist oder ob das dein Lebensweg dann sein könnte. Ja, ich hoffe. Also ich habe mir eigentlich viel von diesem Jahr erhofft. Also Melissa, ich finde gut, dass du das da machst. Ich finde, das sollten alle jungen Leute machen, weil man einfach Lebenserfahrung sammelt und nicht gleich in den Beruf geht, sondern man kann ja auch dadurch, wie du es ja auch machst, testen, ob das was für einen ist. Genau, ja, so hatte ich mich vor. Ist das sehr gut. Also, viel Erfolg, finde ich, sage ich dir, wünsche ich dir für diese wichtige Arbeit und alles Gute. Dankeschön, danke. Tschüss, Melissa. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, heute und die ganzen Tage denke ich schon, wann jagen Sie diesen Bischof aus Limburg endlich vom Acker? Das ist ja unglaublich. Es ist ja unglaublich. Es sind ja jeden Tag kommen ja neue Sachen hinzu, die er sich leistet. Ich habe mir heute nur die Frage gestellt, was passiert, wenn der Papst ihn rausschmeißt oder wenn er selbst geht? Was passiert dann mit dem? Wird er weiter bezahlt? Kriegt er weiter sein sehr hohes Gehalt? Ich vermute ja. Und dieses Gehalt zahlen wir. Wir alle, auch die, die nicht in der Kirche sind. Denn diese Gehälter werden nicht von der Kirchensteuer bezahlt, von Kardinälen, Bischöfen und hohen Amtsträgern, auch in der evangelischen Kirche, sondern vom Staat. Soweit unser säkularer Staat. Das ist eigentlich ein Skandal. Vielleicht reden wir noch ein bisschen drüber. Ich wundere mich schon, dass die ganze Woche noch nichts von euch zu diesen skandalösen Vorfällen in Limburg gekommen ist. Vielleicht kommt es heute. Hier ist Pia. Pia ist 51. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Pia, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, also erstmal sehr schön gerade Melissa. Und ich habe meine Oma mit meiner Familie auch bis in Krebs gepflegt zu Hause, bis es gar nicht mehr ging. Und also ich habe da wirklich eine ganz, ganz hohe Achtung. Und diese Limbo-Geschichte, das ist ja wohl der Kracher der Nation, oder? Ja, das ist der Kracher. Heute kam nur heraus, dass er... Also ich bin katholisch und ich bin nach wie vor in der Kirche und es hat für mich gute Gründe immer wieder gegeben, um zu überlegen, auszutreten und ich habe es nicht gemacht, weil es auch immer wieder die ganzen tollen Leute gab, die ich auf der Straße kennengelernt habe, die meinen Sohn zum Beispiel zur Kommunion geführt haben, die in Köln eine wunderbare Taufe gemacht haben und die einfach da waren. Und das sind wirklich die ganzen Leute, das sind wirklich die auf der Straße arbeiten. Ja, natürlich. Die natürlich. wirklich auf der Straße arbeiten. Wobei ich glaube, dass auch alle, fast alle Würdenträger der katholischen Kirche im Moment das kalte Grausen kriegen, was da in Limburg passiert. Das ist so ein Horror. Nun ist gerade der neue Papst mit da. Mit Missbrauch, mit allem Pipapo, was da alles irgendwo akzeptiert wird und gemacht wird und getan wird und unter den Teppich gekehrt wird. Also ich finde eine absolute Katastrophe. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kirchenaustritte jetzt auf das Konto von diesem Bischof gehen werden oder schon gegangen sind. Hast du deshalb angerufen oder gab es noch ein anderes Thema? Nein, ich habe angerufen wegen meinem Sohn. Ich habe schon mal vor 2 Jahren, glaube ich, bei dir angerufen. Da bin ich nicht durchgekommen. Mein Sohn wird 19 dieses Jahr. Ich bin seit 16 Jahren alleinerziehend. Mein Sohn war einfach immer wieder und ist ja heute auch noch für mich ein ganz, ganz wunderbarer Sohn. Da hat alles funktioniert. Der war ein Traumkind. Der war überall beliebt. Der ist überall eingeladen worden. Der ist und hat die Schule gut durchgemacht. Und aber du sagst, er war ein... Ja, dann kam die Pubertät und dann ging es irgendwie ganz anders ab und also dann war gar nichts mehr. Dann war irgendwann kein Tischtennis mehr, kein Fußball mehr, kein hat sich gegen die Schule aufgelehnt und ja. Und auch gegen dich aufgelehnt? Bitte? Und auch gegen dich aufgelehnt? Ja, am Anfang nicht so. Also im Moment ist es halt so, wir haben gestern Abend nochmal ein Gespräch geführt und ich habe hier nachher weinend vor ihm gesessen. Und was ist denn das aktuell, jetzt das hauptaktuelle Problem mit dem Sohn? Das aktuelle Problem ist, dass er jetzt unter anderem am Wochenende noch nicht mal mehr aufgestanden ist. Also er geht nicht zur Schule, er hat keinen Schulabschluss, der hat noch nicht mal zum Hauptschulabschluss. Mhm. Also er hängt nur zu Hause rum. Ja, auch eine Katastrophe übrigens, möchte ich auch nochmal betonen, seitens der Schule, eines der besten Gymnasien hier in Düsseldorf, wo alle ihre Kinder unbedingt hinbekommen möchten. Mhm. Und ich bekomme ein Abgangszeugnis von ihm. Also ich war bei jedem Elternabend, ich war bei jedem Elternsprechtag da. Ich habe alles. Was ist die Katastrophe? Die Katastrophe ist, dass man ein Zwischenzeugnis bekommt, ja, ein Abgangszeugnis bekommt, wo drauf steht 140 unentschuldigte Fehlstunden. Mhm. Aber stimmt das nicht? Da bin ich nicht angerufen worden. Ach so, du bemängelst, dass du nicht informiert worden bist von der Schule. Nein. Hast du das denn nicht mitbekommen, dass er nicht in die Schule geht? Ach, nein. Na klar habe ich das bekommen. Also na klar hat es Situationen gegeben und wo der morgens rausgegangen ist, dann wieder heimlich zurückgekommen ist oder hat sich draußen in der Stadt rumgetrieben oder sonst irgendwas. Also jetzt liegt das Kind im Brunnen. Er ist von der Schule geflogen, er hat nicht mal einen Hauptschulabschluss, hast nein, du? Nicht mal das. Er hängt und liegt zu Hause rum, er arbeitet nichts, er tut nichts. Was ist mit Alkohol und Drogen? Alkohol würde ich mal sagen normal, also wenn die mal irgendwie ausgehen, und das ist jetzt irgendwie nicht dramatisch. Mhm. Drogen, Kiffen, das weiß ich. Ja. Also okay, aber für all die Dinge braucht man Geld. Woher kriegt er das Geld? Ja, das ist halt die große Frage. Also die eine Sache ist halt, da muss ich auch ganz deutlich einknicken, immer nochmal von mir. Wie viel Geld gibst du ihm denn im Monat? Ja, das ist unterschiedlich. Also ungefähr, dass ich mir so ein Bild machen kann. Ja, er bekommt vielleicht irgendwie am Wochenende irgendwie 50 Euro, weil er mir dann auch sagt, wenn dann halt auch weggeht, also das sagt er mir allerdings auch nicht von selbst, da muss ich nachfragen. Also am Wochenende 50 Euro, mal 4 sind wir schon auf 200 Euro im Monat. Wie viel noch zusätzlich? Ja, ansonsten, er lebt halt hier. Er lebt? Und, kaufst du seine... Der ist bei dir, der wohnt bei dir, du machst ihm die Wäsche. Er wohnt bei mir und er ist arbeitslos. Ja, und wenn er neue Sachen braucht, wie finanziert er das? Tja. Du. Ja, du, sagen wir so. Das heißt, also, du zahlst ihm auch das Handy, du zahlst ihm die neuen Schuhe. Das Handy zahlt sein Vater noch, aber ich weiß auch nicht, wie lange. Mhm. Und da war, wie gesagt, auch die letzte Reaktion von ihm, dieses Gespräch, was wir hier hatten, was wirklich äußerst unerfreulich war. Also ich muss auch da wirklich dazu sagen, dass der Kontakt zwischen den beiden seit langer Zeit komplett abgebrochen ist. Zwischen dem Vater und dem Sohn? Ja, also ich weiß Pia, nicht. Ich will dir mal gleich was sagen. Ich würde dem sofort den Geldhahn total zudrehen. Der kann bei dir wohnen, der kann bei dir essen. Aber sonst kriegt er keinen Pfennig von dir. Ich würde an deiner Stelle zu einer Beratungsstelle gehen und mich beraten lassen, wie du da stringent vorgehst. Also Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich habe noch immer Kontakt mit seiner Therapeutin, die mir genau das Gleiche sagt. Ich habe selber eine Therapeutin, die mir halt auch sagt, schmeißen Sie ihn raus, die selber 11 Nichten und Neffen hat und also auch genug amüsante Sachen in Anführung. Okay, das heißt, du bekommst gute Ratschläge, warum tust du es? Ich sag auch immer wieder, das ist ja alles auch nur meine Sicht der Dinge. Aber weißt du, wenn der gestern hier vor mir steht und wir reden nochmal und ich habe ihm auch gesagt, was es gibt 1000 Mittel und Wege. Wir können irgendwas anderes irgendwie anleiten, aber es geht um dein Leben. Was sagt er denn dann? Wie rechtfertigt er seine Trägheit? Er steht einfach nur vor mir und sagt mir, mein Leben ist mir scheißegal. Das interessiert mich nicht die Bohne. Er hat mir ganz klipp und klar gesagt, als ich ihm gesagt habe, dann fliegst du heraus, da hat es in Strömen draußen geregnet. Und ich habe ihm gesagt, guck mal raus, es gießt in Strömen und der Winter steht vor der Tür. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Das kann nicht. Aber wieso? Aber du könntest ja schon mal damit anfangen, dass du ihm den Geldhahn zudrehst. Das ist ausgesprochen dumm, wenn du ihm da jedes Wochenende Geld zum Ausgehen gibst oder was du ihm sonst alles zusteckst. Übrigens, es ist dein einziges Kind, ja? Ja. Ja. Bist du berufstätig? Im Moment nicht, nee. Ah, das heißt, so viel Geld hast du auch selbst gar nicht? Nee. So, kein Pfennig kriegt er mehr. Der kann bei dir essen. Aber die erste Maßnahme ist kein Pfennig und die Auflage, dass er sich um etwas bemüht, um eine Lehrstelle oder dass er seine Hauptschule nachmacht. Er ist einfach nicht, das möchte ich nochmal betonen, er ist einfach überhaupt nicht ansprechbar. Weißt du, Santa heute sagt mir, schmeißen Sie ihn raus und die mag ihn und die kümmert sich um ihn. Die war jetzt so drei Wochen im Urlaub und hat gesagt, er kann jederzeit anrufen, wenn er sich hat auch. Pierre, du bist zu weich. Nein, du bist zu weich. Das nehme ich sehr ernst, wenn die Therapeutin das sagt, die kennt den innen auswendig. Wenn die zu dir sagt, schmeißen Sie ihn raus, dann hat die im Kopf wahrscheinlich, dass der einfach mal richtig auf die Schnauze fallen muss, um wach zu werden, dass da nicht immer die Mama ist, die alles regelt und mit der man alles machen kann. Der macht den totalen Meckes mit dir. Ich kann das nicht. Pia, wenn du dich so weiter verhältst, bist du dafür verantwortlich, dass der Junge vor die Hunde geht. Der ist auf dem besten Weg dazu. Es geht nur mit anfänglicher Härte, dass du ihm Gutes tust. Und wenn die Therapeutin das sagt, dann nimm es doch wirklich ernst. Sie kennt ihn doch wirklich. Weißt du, ich halte meinen Sohn im Moment für absolut nicht überlebensfähig. Der ist teilweise wirklich wie ein Kleinkind. Das sagst du. Die Therapeutin sieht es offensichtlich anders. Ja, aber die lebt ja auch nicht mit dem. Der kommt hier abends rein und sagt, Mama, komm mal bitte ganz schnell ins Zimmer. Dann hat er wirklich allen Ernstes. Dann hat er einen Schneider im Zimmer oder eine Mücke. Oder ruf mich neulich und... Moment, der kommt in dein... Der ruft dich, weil er, wenn er eine Mücke im Zimmer hat. Und da gehst du hin und machst dem das noch weg? Ich hab dem tausendmal gesagt, sag mal, tausendmal erklärt und er ekelt sich einfach und er ganz nicht und dann gehe ich rein und... Pia, hör auf. Das ist absurd, was du da machst. Das ist absurd, das ist lächerlich, was du da machst. Ich weiß. Du richtest den Jungen zugrunde durch deine Liebe. Das ist keine Liebe. Ja, die Liebe muss jetzt gezeigt werden durch Härte. Das ist genau die Frage, was neulich auch dieses, was Liebe, was ist richtige Liebe. Mhm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So. Und ich stehe hier allein auf weiter Flur. Pia, jetzt läuft mir ein bisschen die Zeit weg. Du hast von deiner Therapeutin gesprochen, das nehmen wir sehr ernst. Jetzt hat meine Psychologin, die im Hintergrund mit hier arbeitet und mit zugehört hat, die hat zugehört. Und die wird jetzt dir noch ihre Einschätzung geben und ihr könnt in Ruhe im Hintergrund reden. Ja? Okay, ich danke. Sehr gerne, Pia. Alles Gute wünsche ich dir und natürlich auch deinem Jungen, dass er die Kurve kriegt. Du legst auf und die Claudia ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank. Gerne, tschüss. Hier ist Dirk. Dirk ist 42. Guten Morgen, Dirk. Hallo, Dirk. Jan. Ja, hallo, Dirk. Ja, ich werde 42 demnächst. Ja. Und bin seit 7 Jahren solo. Ja. Hab MS. Seit 7 Jahren solo. Lange Zeit, ne? Mhm. Und hast MS. Liegt das Solo-Sein an der MS? Auch. Woran liegt's noch? Ich komme aus der Landwirtschaft. Bitte? Ich komme aus der Landwirtschaft. Ah, du bist ja ein Bauer. Also Familienbetrieb. Ich selbst habe eine eigene Wohnung. Mhm. Also wohnst du nicht auf dem Hof von deinen Eltern? Nein, nein. Arbeitest aber in der Landwirtschaft? Helf noch mit. Was machst du dann genau? Schlepper fahren, füttern und alles, was anfällt. Ja, das ganze Programm auf dem Hof. Eben. Mhm. Wie suchst du denn? Also das heißt, die Krankheit ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass du kannst noch gut zulangen und arbeiten. Ja, ich krieg schon Chemo. Du kriegst Chemo? Ja. Wie oft? Eine Art Chemotherapie für die MS. Ja. Wie oft kriegst du die? Oder wie oft hast du die schon gekriegt? Alle 4 Wochen. Alle 4 Wochen? Ja. Und seit wann schon? Im zweiten Jahr. So eine geballte Behandlung ist das? Ja, ich habe vorher mich jeden Tag selbst gespritzt, aber das hilft nicht mehr. Also komme ich seit vorgestern September Chemo. Mhm. Wie bekommt ihr diese Chemotherapie? Ist jetzt gut. Wie macht sich die MS-Erkrankung denn bei dir bemerkbar? Also, ja, ich kriege eine Sehnerventzündung, das linke Auge geht zu. Mhm. Das linke Auge geht zu? Ja. Ja? Also weil du das Augenlid nicht mehr hochkriegst, oder wie? Ja, mache ich dann selbst wieder auf und dann geht's wieder. Ach so. Das heißt, wenn du es von Hand hochziehst, dann geht's wieder? Ja. Und wie lange bleibt es dann oben? Oh, das ist unterschiedlich. Und was noch, neben dem Auge? Ja, ich krieg Kopfschmerzen und alles. Das ist wie mit einem Zimmermannhammer, wenn die Kopf und Haut so schmerzt, sind das. Nochmal, das habe ich nicht verstanden. Kopfschmerzen wie wenn einer mit einem Hammer in den Kopf haut. Ach so, starke Schmerzen sind das. Ja. Abgesehen von dem Auge sieht man die aber äußerlich die Erkrankung nicht an. Nein. Ja. Hilft denn jetzt die, ich habe es gerade schon gefragt, hilft denn jetzt die diese? Ja. Ja. Also die Chemo soll nur die Schübe hinauszögern und lindern. Mhm. Sonst nichts. Ja. So. Und du arbeitest auf dem elterlichen Hof. Ja. Wie und ja, auf welche Weise suchst du denn nach einer Frau? Also bei Internet, per Post, über die Zeitung, alles, einfach alles. Und wie sind deine Erfahrungen bisher damit? Bescheiden. Was heißt das? Eher negativ. Das habe ich mir jetzt schon gedacht. Wie konkret, wie reagieren denn die Frauen? Im Internet sind dabei, die sind nur auf, das sind nur Fakes. Naja, nur Fakes sind auch nicht im Internet. 99,9%. Auf welchen Seiten treibst du dich denn da rum? Alles Mögliche. Nein, da sind aber nicht 99%. Ja, aber das sind nicht 99,9% Fakes. Nein. Also ich habe es jetzt noch so erlebt. Wie bietest du dich denn an? Wie stellst du dich da? Also ich biete mich als ganz normaler Mensch an. Mhm. Also als Solomann an. Ja, mit Foto? Nein, ohne. Ohne. Und was schreibst du da rein? Ist, dass ich eine feste Partnerin suche. Das Leben und alles. Schreibst du rein, dass du erkrankt bist? Nein. Schreibst du rein, dass du Landwirt bist? Nein. Das lasse ich vorerst mal weg. Ja. Zu wie viel Treffen kam es denn schon in diesen 7 Jahren? 8-mal. 8-mal? Ja, und wenn ich denen gesagt habe, MS und Landwirtschaft, ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie die weg waren. Meinst du, dass es schlimmer ist dass du MS erkrankt bist oder dass du Landwirt bist? Beides. Gleichermaßen. Ja, also ich bin kein Landwirt, also... Naja, gut, dass du... Der Betrieb gehörte meinem Bruder, der ist aber auch schon voriges Jahr verstorben. Mhm. Mit 46. Aber beschreib mir mal so eine Situation. Du sitzt da mit einer Frau zusammen und dann redet ihr ein bisschen über dieses und jenes. So konnten die Welt. Genau, und dann fragt ihr irgendwann, erzähl doch mal ein bisschen... Was ich beruflich mache und alles. Genau, und dann sagst du, ich arbeite in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich bin Rentner, also eigentlich bin ich Rentner. Mhm. Dann fragt die Frau, wieso, du bist schon Rentner? Und dann ja, sagst dann du? Sag ich ja, warum? Und dann so schnell kann ich gar nicht gucken, wie die weg sind. Ja, das beschreib mir mal. Stehen ja, die sofort auf? Die steht auf und geht einfach. Ich kann es gar nicht glauben, so sind Frauen? Ja. So brutal. Ohne das zu begründen? Ja. Wie viel Mal ist dir so eine krasse Reaktion schon widerfahren bisher? Komplette Treffen. Alle 8-mal? Ja. Ich kann es gar nicht glauben. Deswegen habe ich eigentlich schon den Glaube an die Frauenwelt verloren. Also weißt du, wenn die eine oder andere Frau so reagiert, glaube ich völlig. Aber dass 8 Frauen hintereinander sofort gehen, wenn du sagst, ich müsste einen Stall aus und habe MS, ist absurd. Ja, das ist... Wie siehst du denn so aus, wenn du dich selbst beschreiben solltest? Also ich bin ca. 1,80. Okay, bin ich sehr schlank, das hat Cortison. Nicht sehr schlank. Also das ist Kortison. Ich bin eher... Wie viel wiegst du denn? Im August, September habe ich jeweils eine Woche lang Kortison bekommen. Ja. Gut, wie viel wiegst du denn? 106 Kilo. Ja. Auf 1,80 verteilt. Ja. Gut, das ist ja nicht gerade ragend schlank, aber es gibt viele, die... Richtig. Die, bitte? bin noch nicht dick. Nee, ich würde sagen, es gibt viele, die so eine Figur haben und auch durchaus nette Frauen finden. Ja, haben Vollbart eben, das ist mein Markenzeichen. Ein Vollbart? Ja, also ein Kinnbart. Ist doch cool. Ja. Ja, und dann gehe ich nebenbei noch als Wachmann arbeiten eben. Ach, als Wachmann? Ja, wo? Ja, Rente. Liegt hinten vorne nicht. Im was? Die Rente. Ich hab mich verstanden. Im was? Als Wachmann? Die Rente. Weißt du, vorne und hinten nicht. Ich verstehe nicht, ohne Miet. Ich verstehe nicht. Wo arbeitest du als Wachmann? In Kaiserslautern. In Kaiserslautern. Und was bewachst du? Also, ich arbeite in Stadien, so Konzerte und alles. Ach so. Das heißt, du bist konfrontiert schon sehr viel und sehr oft mit Menschen und Frauen. Ja. Hast du während dieser Zeit, also während dieser Dienstzeit auch schon mal eine Frau angesprochen? Ja, sicher. Ja. Ich wurde auch schon oft angesprochen. Von Frauen? Ja, und da habe ich denen gesagt, ja, haben die gefragt, wie, was, wo, und habe ich gesagt, dass ich nur auf 400 Euro Basis arbeite. Und dann habe ich gefragt, warum, und habe ich ihnen das erklärt, und dann waren sie wieder. Das heißt, die sprechen dich an, also du hast ein Äußeres, offensichtlich, wo Frauen drauf ansprechen. Du bist ein stattlicher Kerl. Ja, und auch das durch den Job. Durch den Job, ja. Mensch, Jörg, was machen wir denn mit dir? Es geht ja mit dem Teufel zu. Es gibt doch genug Bauern, die tolle Frauen finden. Daran liegt's doch. Kannst doch nicht liegen. Ja, das ist aber so. Oder du musst bei der RTL-Serie mitmachen. Also das ist eine Fake-Serie. Nein, das meine ich auch nicht ernst. Bitte nicht ernst nehmen. Bitte nicht ernst nehmen. Das ist ein Fake-Hofier-Sender. Ja. Das wollen wir jetzt hier gar nicht. Nee, sag nur. Keine Werbung für machen. Nee, Gottes Wille. Nein. Jetzt ist die Frage, ob du die richtigen, ich bin ja noch ein bisschen misstrauisch, ob du die richtigen Seiten benutzt. Also ich habe auch Freunde, ich habe ein besonderes freundes Pärchen, denen bin ich auch viel weg und die haben mich auch schon versucht zu verkuppeln. Und die haben dann eine gesagt, dass ich MS habe und alles und die hat gesagt, mit dem will sie nichts zu tun haben. Mhm. Das heißt, da gibt es durchaus einen Freundeskreis und du bist auch so eingebunden, du sitzt nicht oft allein zu Hause. Jein. Ja. Naja, aber da gibt's Leute, mit denen du schon mal ausgehen kannst. Ja. Das Pärchen. Mit denen war ich auch Silvester in Paris voriges Jahr. Toll. Februar nach Amsterdam. Ja. Also, du weißt ja, dass wir auch keine Kontaktbörse hier sind. Ja klar, das weiß ich. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen. Ja, ich verstehe schon. Wir müssen jetzt mal ein bisschen im Hintergrund gucken, ob wir dir nicht noch ein paar heiße Tipps geben, wo du dich doch noch hinwenden könntest, auch übers Internet. Das machen wir mal nicht. Ich bin auch mobil, ich fahre selbst mal Auto. Ja, das wollen wir mal hier nicht auf dem Sender machen, das machen wir im Hintergrund. Das muss doch im Teufel zugehen, dass wir für dich keine nette Frau finden. Mann. Ich kann auch alles selbst. Also du bist ein sehr leicht verträglicher Typ. Ja, ich bin einer der Personen eher, die vor jedem Schatz auch zu haben sind. Ja. Und wie alt sollte die Schöne sein? Also es sollte schon bis sagen wir mal, bis 40 sein. Bis 40, sein. Und von der Figur? Ich werde in 40 Tagen, werde ich 42. Ja. Um die 40, normale Figur? Ja. Eine bevorzugte Haarfarbe? Gar keine Haarfarbe. Du nimmst alles, was hübsch ist. Ja, was heißt hübsch? Was nett ist. Das sollte, ja. Was eben, passt. Das ist, genau, was nett ist. Aber nicht zu mollig sein. Also ich bin, also ungefähr kann ruhig meine Größe sein und ungefähr meiner Gewichtsklasse. Also ihr Mädels, ihr dürft uns jetzt nicht überschwemmen hier mit Briefen. wir dürfen das nicht weiterreichen. Ja. Vielleicht doch. Na, mal gucken. Dirk, wir machen das folgendermaßen. Wir rufen dich jetzt nochmal an und überlegen, ob wir dir vielleicht auch noch ein bisschen, ich glaube, da haben wir noch ein paar Sachen für dich im Petto, die wir dir noch an die Hand geben können. Ja, ich verfolge deine Sendungsplan, wie es dich schon gibt. Ja. Das freut mich sehr und es würde mich umso mehr freuen, wenn wir dir ein bisschen helfen könnten. Und das, ich wünsche dir von Herzen bald eine große Liebe und eine tolle Frau. Dann ist das Leben ja noch viel leichter und angenehmer. Eben. Ich habe eine super Wohnung, alles. Ich habe einfach alles. Und ein Auto. Ich fehle nur noch die Frau an der Seite. Genau. Also, ich wünsche viel Glück und drück dir Daumen. Vielen Dank. Lieber Dirk, wir melden uns gleich wieder bei dir. Tschüss. Ja, ich wünsche dir eine weiter gute Sendung. Vielen Dank. Tschüss. 1:34 Uhr haben wir. Und schon geht's weiter mit der Heidi. Heidi ist 58. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Heidi. Um was geht's? Hallo. Es geht um meine verstorbene Tochter. Die ist vor 3 Monaten verstorben. Ja. Und Wie alt meine ist sie Vorgängerin gerade, die vor dem jungen Mann war, das Gespräch habe ich so halbwegs mitgekriegt. Bei meiner Tochter war es anders als bei ihrem Sohn. Meine Tochter war auch psychisch krank, schwer psychisch krank. Sie wurde als Kind missbraucht von ihrem Lehrer. So war das ja gerade in dem Fall von der Pia nicht. Genau. Aber in eurem Fall war es so. Bei mir war es so, ja. Hat deine Tochter die psychische Erkrankung bekommen durch den Missbrauch? Ja, durch diesen Missbrauch und anschließend noch einen Knacks mitgekriegt, als sie das Abitur angefangen hat. Da wurde sie gemobbt, weil sie korpulenter war als die anderen jungen Mädchen. Kopf in die Toilette gesteckt, die Hose im Sport runtergezogen. Sie hat das Abitur abgebrochen. Und von da an hat meine Tochter sich ganz zurückgezogen. Sie war in therapeutischer Behandlung. Kann man sagen, was für eine psychische Erkrankung sie hatte? Sie hatte massive Angstzustände, auf Menschen raus zuzugehen. Ja. Sie wurde beschimpft. Meine Tochter hat seit ihrem 14. Lebensjahr nur schwarz getragen, war aber in keiner Gothic-Szene oder woanders drin. Du warst alleinerziehend auch? Ja. Ich habe 3 Kinder und meine Jüngste, die verstorben ist, über 29 Jahre alt. Ach, deine Tochter ist 29 Jahre alt geworden. Ja. An was ist deine Tochter denn vor 3 Monaten verstorben? Am Herzschlag. Am Herzschlag? Ja. Aber sie waren nicht auch herzkrank, oder? Nein. Also das kam zu all dem ganzen Unglück hinzu, der Herzschlag. Richtig. Wo hat sie den Herzschlag bekommen? In welcher Zu Hause. Situation? Warst du dabei? Bei Musik hören, nein. Ich bin arbeiten gewesen. Ich arbeite als Krankenschwester. Und ich hatte Nachtdienst und bin von morgens nach Hause gekommen. Und normalerweise hat sie, wenn ich nach Hause gekommen bin vom Nachtdienst, hat sie schon Tee gekocht gehabt. Mhm. Und ich kam nach Hause und es war alles still. Die Jalousien waren noch unten. Dann habe ich sie gerufen, habe keine Antwort gekriegt. Da habe ich mir gedacht, na, vielleicht ist sie ja eingeschlafen. Und hat den Wecker nicht gehört, die Zimmertür aufgemacht. Und da saß sie auf dem Bett, hat die Kopfhörer umgehabt und ich dachte, sie wäre eingeschlafen mit den Kopfhörern. Sie war eingeschlafen, aber für immer. Das heißt, sie war schon 4 Stunden tot. Das hast du als Krankenschwester dann sehr schnell verstanden, dass sie schon tot war und dass man keinen Krankenwagen mehr anrufen musste. Sie musste mich natürlich anrufen, aber ich habe sofort realisiert, dass sie tot war. War sonst noch jemand in der Wohnung? Mein jetziger Mann, ja. Ja, der hatte auch nichts mitbekommen. Nein, der hat ja geschlafen. Es war ja nachts. Lief denn die Musik auch noch auf ihren Kopfhörern? Ja. Wie tragisch und wie traurig. Wenn das ist furchtbar. Ja, wenn das Mädchen schon so ein schweres Leben hatte vorher und dann. Ich habe für meine Tochter alles getan. Ich habe, sie ist auch arbeiten gewesen, sie war Tierpflegerin. Ach, das hat sie geschafft, einen Beruf. Ja, wir haben sie aber abgeholt und gebracht. Sie hat Angst gehabt, in den Bus reinzugehen oder so. Und diesen Job hat sie geliebt. Die Tiere über alles geliebt. Ja. Und Heidi, vielleicht erzählst du noch ein paar Sätze zu dem Schlimmen, was damals passiert ist mit dem Lehrer. Tja, meine Tochter hatte sich, die war 8 Jahre alt, hat sich sehr verändert irgendwann, ist mir aufgefallen. Ich habe mit den Lehrern gesprochen und die haben gesagt, ja, vielleicht ist zu Hause was. Ich sage, nee, zu Hause ist nichts, ne? Entschuldigung. Und dann habe ich beschlossen mit meinem Mann, dass ich mit der mit ihr alleine nach Friedrichskoog hochfahre, weil sie da gerne war. Und nach ein paar Tagen habe ich es dann endlich geschafft, dass sie mir gesagt hat. Was geschehen ist? Ich bin sofort nach Hause gefahren mit ihr. Was genau hat sie dir gesagt? Sie war 8 Jahre alt. Was hat sie dir gesagt? Ja, er hat sich jetzt zu Ende gebraucht. Er hat sich den Ausdruck gebraucht. Sie hat was anderes gesagt. Und mir hat der Boden sich aufgetan unter mir. Du hast es ja auch sofort geglaubt. Natürlich. Ja. Meine Tochter hat mich nie belogen. Mhm. Hat die Tochter dir da schon erzählt, ob der Lehrer das öfter gemacht hat? Ja, ein halbes Jahr lang. Nur mit deiner Tochter? Ja. Wo? Also sie hat mir auch die blauen Flecke in den Innenschenkeln gezeigt. Und wo hat er das gemacht? In den Duschräumen. War das ein Sportlehrer gewesen? Ja. Was hast du dann unternommen? Ich konnte nicht selber Auto fahren. Ich habe meine Tante gefragt, ob sie uns nach Hause fährt. Und bin sofort zur Polizei. Ich bin gar nicht nach Hause erst gefahren mit dem Kind. Und ins Krankenhaus danach. Und dann ging die ganze Prozedur los. Ne? Es kam zu einem Gerichtsprozess? Ja. Hat der Täter gestanden? Ja, aber nicht sofort, ne? Ja. Und wurde auch verurteilt. Zu was wurde er verurteilt? 8 Jahre. Musste das Kind damals, ich weiß nicht, wie das damals war, musste das Kind vor Gericht aussagen? Nein, nicht vor Publikum, nicht. Nur mit dem Richter. Staatsanwalt und Anwalt natürlich. Der Mann ist zu 8 Jahren verurteilt worden. Ja. Und danach war dein Mädchen nach diesen Vorfällen nicht mehr das Mädchen, was es früher war. Nein. Das hast du ganz klar gesehen. Ja. Sie war immer. Ich kann das nicht beschreiben. Sie war immer lebenslustig. Sie hat gelacht. Sie hat Blödsinn im Kopf gehabt. Die ist nicht mehr rausgegangen. Die ist nicht mehr zu Freunden gegangen. Sie war voller Angst. Die hat nachts nicht richtig geschlafen. Die ist schweißgebadet aufgewacht. Ich habe sie auch zu Hause gefragt. Und sie hat immer gesagt, lass mich in Ruhe. Und dann habe ich mir gedacht, ich fahre mit ihr einfach mal weg. Ja. Von zu Hause raus, aus dem Alltagstrott raus. Der Arzt hat sie auch krank geschrieben, damit ich mit ihr fahren konnte. Und da hat sie mir das dann nach ein paar Tagen erzählt. Ach so, so meinst du jetzt den Herr Lang, ja. Ja. Nachdem dann alles raus war, nachdem die Gerichtsverhandlung abgeschlossen war oder vielleicht auch schon vorher, warst du mit dem Kind damals bei einem Therapeuten? Ja. Sie ist seit ihrem 8. Lebensjahr, kann man sagen, nur in therapeutischer Behandlung. Mal zwischendurch, 2-3 Jahre nicht, aber dann immer wieder. Aber offensichtlich ist es denen nicht gelungen, das Mädchen wieder auf eine richtige Ebene zu heben. Nein. Hast du erfahren, ob der Täter dieses kleine Kind regelrecht vergewaltigt hat damals? Ja. Das hat er getan? Ja. Bisschen war die Strafe für mich viel zu niedrig. Ne? Ich bin auch total im Gerichtssaal ausgerastet, das gebe ich ehrlich zu. Verständlich. Weil ich das unmöglich fand, aber man hat keinen Einfluss drauf, wie ich sage. Immerhin hat er 8 Jahre bekommen. Als Mutter nicht. Nein, hat er 8 Jahre bekommen. Es gibt ja viele andere Fälle, wo die dann manchmal nur Bewährungsstrafen kriegen oder sowas. Nee, der hat 8 Jahre und dann war der noch, 3 oder 4 Jahre in so einer Sicherheitsverwahrung. Ja, genau. Mhm. War denn dein Kind das einzige Opfer in seinem Leben oder kam dann raus, dass er früher irgendwann vielleicht schon mal ein Kind missbraucht hat? Nein, also ich weiß nur von meiner Tochter. Mhm. Ich finde diesen Fall so unendlich traurig, weil für deine Tochter und natürlich auch für dich, da ist so viel Leid geschehen und dann muss sie auch noch so früh aus dem Leben scheiden. Ja, der hat mir mein Kind praktisch schon genommen, als ich 8 Jahre war. Ne? Mhm. Vielleicht hat ihre Psyche das alles auch nicht verkraftet und ist deshalb dann gestorben. Das kann ja auch sein. Ja, der Pfarrer hat gesagt, sie ist am gebrochenen Herzen gestorben. Mhm. Das ist jetzt erst 3 Monate her. Ja. Wie kommst du denn so durch die Zeit und durch das Leben im Moment? Ganz schlecht. Bist du in deinem Beruf noch? Ich lebe gar nicht. Du lebst gar nicht? Nein, ich habe das Gefühl, dass ich ausgetrocknet bin, weil ich sehr viel weine. Mhm. Ich vermisse mein Kind unendlich. Mhm. Das verstehe ich. Ich arbeite zurzeit auch nicht. Mhm. Kann ich auch nicht. Hast du denn ein gutes Verhältnis zu deinem Partner? Ja, habe ich, ja. Und auch ein gutes Verhältnis zu den anderen beiden Kindern? Ja, natürlich. Ja. Also, das ist auch wichtig und ja. Ich liebe meine Kinder. Ja. Aber sie können dir natürlich das Kind nicht zurückgeben. Nein, das können sie nicht. Mhm. Nein, sie sind immer für mich da. Ne? Mhm. Aber es ist halt, das ganze Leben hat sich verändert. Mhm. Es hat für mich irgendwie aufgehört und ich habe jetzt durch meinen Pfarrer, der mich auch betreut, habe ich morgen einen Termin im Hospiz. Da werden verwaiste Eltern begleitet. Das ist sehr gut. Das hätte ich dir auch so empfohlen. Das ist eine sehr gute Gruppe. Ich habe sehr viel Gutes gehört von dieser Selbsthilfegruppe. Ja, ich habe erstmal Einzelgespräche, weil eine Gruppe, das kriege ich noch nicht irgendwie geregelt. Mhm. Ja, das kann man ja erstmal einzeln machen, das ist gut. Und es hat mein Pfarrer vermittelt. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt für verwaiste Eltern. Da bin ich sehr froh, dass er dir das auch schon gesagt hat. Wie gesagt, das hätten wir dir auch gesagt. Ach, liebe Heidi, du weißt ja, dass ich nur so eine gewisse Zeitgrenze hier habe. Ich weiß, ja. Ich sehe die Sendung auch öfter. Ja. Aber ich möchte dir wirklich aus tiefer Ehrlichkeit sagen, wie leid mir das tut. Glaube ich dir auch. Wirklich aus tiefer Ehrlichkeit. Und das ist so unfassbar, dass ein Mensch so ein Unglück ausgelöst hat und verantwortlich ist wahrscheinlich für all das, was jetzt passiert ist. Ja. Unfassbar ist das. Ja, das stimmt, ja. Es gibt keinen Trost. Wenn man sein Kind verliert, gibt es keinen Trost in der Situation. Man muss nur versuchen, irgendwie weiterzuleben. Und das tust du ja auch. Du hast ja deine anderen beiden Kinder, du hast deinen Partner. Ja, Gott sei Dank. Mhm. Ich wüsste sonst gar nicht, was ich machen sollte. Ich wäre total hilflos, glaube ich auch. Ich sage das ja immer, dass man, vielleicht kann man sich da auch so ein bisschen, kann man sich selbst da ein bisschen Halt geben, indem man sich immer vorstellt, wie die verstorbene Person, also jetzt im Fall deiner Tochter, dass die natürlich auch sehr gerne gehabt hätte, dass du wieder ins Leben findest. Ja, das weiß ich auch. Ja. Ich rede auch jeden Abend mit meiner Tochter. Mhm. Ich habe dann ihr Kuscheltier im Arm und ich rede mit ihr, weil ich glaube daran, dass sie mich sieht oder hört. Ich glaube einfach daran. Und ich glaube auch, dass sie dafür sorgt und dass sie das möchte, dass du das schaffst und du wirst es auch schaffen. Das wird seine Zeit dauern, aber die Zeit. Ja, natürlich. Liebe Heidi, jetzt bitte ich dich mal aufzulegen und wir rufen dich nochmal an. Vielleicht haben wir auch doch noch einen Ratschlag für dich und dann kannst du in Ruhe mit der Claudia sprechen. Ja, okay. Ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute und viel Kraft. Vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, Heidi. Ja, tschüss. Tschüss. 1.49 Uhr haben wir. Und hier ist Matthias und Matthias ist 47. Guten Morgen, Matthias. Hallo, Matthias. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Ja, um den Bischof aus Limburg, den wohl keiner mehr lieb hat. Mhm. Er hat es ja wohl übertrieben. Rufst du zufälligerweise auch aus Limburg an oder aus der Umgebung? Nein. Aber ich war da schon mal, das ist lange her, da gab es ihn noch nicht. Und ich habe nun die Bilder gesehen im Fernsehen, wie das dann nun aussieht. Mhm. Und ich finde, da ist ja auch sehr Schönes geschaffen worden. Ja, das war alles sehr teuer, aber das ist ja auch nichts von der Stange. Das ist ja alles handwerklich von Handwerkern und die jede Stunde kostet. Höre ich daraus, dass du das alles gar nicht so schlimm findest? Naja, den Petersdom hat man ja auch gebaut und den hat man heute noch. Und wer damals die Fronarbeit geleistet hat, der fand das bestimmt auch nicht gut. Ja, schlimm genug. Wie viel Schicksale die großen sakralen Bauten zu beklagen haben. Ist das der heutigen Zeit angemessen, so etwas weiterzuführen? Wo gerade der Papst, der neue Papst, Demut und Bescheidenheit predigt? Er verhält sich genau umgekehrt. Ne? Sehr schön zu sehen, sowas mal. Bist du Katholik? Nein, ich bin evangelisch. Ach so. Dann wundert es mich noch mehr, dass du fast ein Verständnis dafür hast. Ja, ich muss ja deshalb nicht gleich eine Opposition haben. Nein, aber ist man nicht automatisch empört, wenn kirchliche Gelder 31, wir reden ja hier nicht über Peanuts, es sind 31 ja. Millionen Euro für sowas verschwendet werden? Ja, verschwendet, es ist ja was geschaffen worden. Also er hat da, und das ist ja auch nicht seins, es ist ja nicht seine Wohnung, die ihm gehört, sondern er muss die ja auch wieder abgeben irgendwann. Er darf sie nutzen jetzt und er darf bewohnen. Und das wird ja auch allen anderen dürfen ja auch mal reingehen dann. Vielleicht ist nicht gerade seine eigene Wohnung da, aber die anderen Bauten, die dazugehören, diese unteren Säle, die dazugehören mit diesen Grundsteinmauern, die man sehen konnte. Ja. Aber er wollte sich ja mit diesem Pracht wollte er sich ja schmücken. Ja, natürlich. Es wollen sich ja alle schmücken im Leben mit den Dingen, die man erreichen kann. Das ist vielleicht psychologisch. Ich sehe das so, es sind nicht seine Sachen. Na klar, das ist übers Ziel hinausgeschossen. Das werden wir auch in der nächsten Zeit bemerken. Und wahrscheinlich hat ihn jetzt der Flug sogar, der hat ihm richtig Ärger eingebracht. Ne? Einmal erster Klasse fliegen, aber das bringt ihm jetzt richtig Ärger ein. Der wird heute Nacht gar nicht schlafen, der wird auch da liegen und sich sagen, Mensch, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und vielleicht uns zugucken. Das ist möglich, ja. Wer weiß es. Du bist evangelisch und bist du auch wirklich gläubiger Christ? Ja, ich bin rechtgläubig. Ich war in jungen Jahren verheiratet und meine Frau war auch war krank. Man hat die mit 20 eröffnet. Das ist zeitlich alles. Na, ich frage es deshalb, weil doch eigentlich die so habe ich das Christentum, so habe ich es erlebt und auch verstanden und so verstehe ich es auch. Das ist eigentlich in erster Linie Bescheidenheit und Demut predigt und zeigt. Und die großen Heiligen haben das genau vorgemacht. Und wenn man dann so etwas sieht, widerspricht es so sehr der Lehre, wir brauchen keine Prunkbauten im Christentum. Prunkbauten sind Unsinn, brauchen wir nicht. Es gibt genug arme Menschen und es gibt Hospize, die Geld brauchen, Krankenhäuser, Geld brauchen, Kindergärten, die Geld brauchen und so weiter. Das ist zweifellos richtig. Und es gibt immer wieder diese Ausnahmen. Immer wieder gibt es eine Ausnahme, die schießen übers Ziel hinaus, schaffen dafür auch was Prächtiges. Und ob ich das nun alles toll finde und sage, er ist ein toller Mensch, aber alle sagen, auch er sagt es selbst schon, man muss verzeihen, jeder hat Fehler. Ja, Mensch hat Fehler. Matthias, wenn er denn vor die Presse ginge und sagen würde, ja, ich habe hier wirklich einen großen Fehler begangen, bitte verzeiht mir. Aber das tut er ja nicht. Er klebt ja an seinem Stuhl. Er hat ja sogar gelogen, was diese Geschichte da mit den Flügen anbelangt. Richtig. Ja, das braucht wahrscheinlich seine Zeit, bis er das auch noch merkt. Ja, bis er merkt, er muss umdenken. Ich denke, das kommt irgendwann. Man sieht es ja, das sieht man ja immer wieder, dass diese Leute dann so daran hängen, die glauben ja, sie machen es richtig. Sind ja selbst in dem Glauben, da bin ich mir ganz sicher. Er ist sich selbst im Glauben, er macht das alles richtig. Das glaube ich auch. Ich habe heute bei Spiegel TV mir noch ein paar Filmchen angeschaut, wo er aufgetreten ist, wo man versucht hat, ihn zu interviewen. Es ist so, als hätte er einen unsichtbaren Panzer um sich herum und fühlt sich von allen missverstanden und von allen fälschlicherweise angegriffen. So wirkt dieser Mann. Ja, aber das wird sich noch ändern. Er wird irgendwann bemerken, eben, dass alle Limburger ihn nicht mehr sehen wollen. Dann wird er mal aus Rom angerufen werden oder wird zugerufen und gesagt, so, jetzt seh mal zu da, das haut alles so nicht hin, reich mal dein einen Rücktritt rein, damit wir das bejahen können, damit wir die Bitte stattgeben können. Wir wollen dich ja nicht rausschmeißen, sondern wir geben der Bitte halt statt. So macht das die Kirche ja immer ganz gerne. Ja. Und ja, dann kann er halt irgendwo anders noch ein paar in der Bibliothek seine Sachen verfassen und er darf dann seinen Prunkbau da nicht mehr nutzen und nicht mehr. Nur ist die große Frage, die habe ich gerade schon formuliert am Anfang der Sendung, kriegt der sein Gehalt weiter? Ich kenne mich da jetzt nicht genau aus, aber das wahrscheinlich. Ich meine, der Wulf bekommt es auch, ne? Der Wulf bekommt auch sein Geld weiter, der davor auch. Mhm. Die Banker bekommen auch alle ihr Geld, die haben das größte Unglück angerichtet. Mhm. Die Amerikaner stehen eine Woche vor dem Konkurs. Mhm. Und da ist ja seine Verfehlung noch geringfügig gegen. Ne? Dennoch, als normaler Mensch kommt einem da alles so hoch. Und ja, das verstehe ich. Ne? Das ist also so. Gerade den Kranken und die, ja, den Kranken, die die Hilfe bedürfen und merken, es fehlt an manchen Enden, obwohl die Gesundheitsversorgung ist bei uns ja sehr gut. Du bist kein Katholik, ich bin Katholik, kein Katholik. Aber es, ich weiß ja, dass es in der katholischen Kirche sehr respektable Menschen gibt und sehr gute Strömungen gibt. Und mir tut es wirklich leid für die katholische Kirche. Sie haben einen neuen Papst, der wirklich einen guten Eindruck macht. Ja. Und der auch ehrlich wirkt, das muss ich auch als Papstkritiker sagen. Und da ist schon viel jetzt an Image wieder verbessert worden in den letzten Monaten. Und jetzt kommt so einer daher und macht das alles wieder kaputt. Kommt er in diesen Tagen und rammelt richtig dagegen. Ja. Aber also, aber ist ja schon länger. Man weiß, das geht ja auch schon über ein Jahr. Ja, so. Und es kommt jeden, man hat ja den Eindruck, dass fast jeden Tag irgendwie eine Neuigkeit wieder an das Tageslicht kommt. Heute die Sache mit der 15.000 Euro teuren Badewanne, die seine Eminenz braucht, um sich zu waschen. Mhm. Oder das wusste ich auch nicht. Er hat ja eine Privatkapelle sich auf dem Dach bauen lassen, was natürlich auch völlig bescheuert ist. Er braucht keine Privatkapelle. Die haben einen tollen Dom in Limburg. So, aber egal. Dann wurde das Dach musste nochmal aufgerissen werden. Das war schon ganz toll gebaut, damit man von oben eine Verankerung anbringen kann für den Adventskranz. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat nochmal 100.000 gekostet oder so. Also er hat ja mit seiner Badewanne und dem Kram schon mächtig übertrieben. Das ist alles nicht so, wie es sein soll, ne? Ja. Also unser Papst, den wir jetzt haben, der macht einen sehr schönen Eindruck. Mhm. Das zeigt sich alles. Also es ist was ganz Neues und was eigentlich ja das Christentum sein soll. Ja. Ne? Also wir sind gespannt, wie der Papst entscheiden wird oder wie er sich äußert zu der ganzen Geschichte. Ja. Matthias, danke für deine Meinungsäußerung und deinen Anruf. Ja, ich bitte. Tschüss, ciao. Noch einen schönen Abend. Tschüss. Und ich habe noch ganz kurz die Heide hier, die ist 63. Guten Morgen, Heide. Ja, noch bin ich 63. Ja. Hallo. Hallo, Heide. Ja, du hast das ja alles schön aufgerollt. Das finde ich also, ich finde das also unangemessen, was der Gute da gemacht hat in Limburg. Der Thebaz van Elst. Mhm. Und, der Mann mit dem komischen Namen. Ja, du fragtest aber eingangs, und das war auch der Grund meines Anrufes, was dann wohl mit ihm passieren würde, wenn der Papst ihn in die Wüste schickt. Genau, weißt du das? Ja, also ich vermute es zu wissen, denn wenn man zum Priester geweiht wird, dann ist man Priester, ein für alle Mal. Ist man auch Bischof für alle Mal? Nein, das ist ja ein Amt, das er als Priester verliehen bekommen hat. Also wenn er als Bischof in die Wüste geschickt wird, vermute ich mal, dass es ihm geht wie Pfarrer Braun, der auch immer wieder in kleine Dörflein geschickt wird, wo er dann nochmal sein Amt ausüben darf, aber halt eben als Priester. Ach so, du meinst, das kann sein, dass er irgendwo in die Eifel oder in Hunsrück kommt und kriegt eine kleine Gemeinde. Ja, das ist so meine Fantasie, das stelle ich mir dann halt so vor. Ach so, aber du weißt es nicht. Nee, wissen kann ich nicht. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob man einem Menschen den Titel Bischof wieder aberkennen kann, wenn er... Ja, kann er. Ja? Kann er. Das liegt einzig und allein im Ermessen des Papstes und das kann er sogar gegen den Willen des Betroffenen tun. Mhm. Vielleicht... Der Papst ist der Chef. Ich habe vor vielen Monaten mal mit einer Kirchenrechtlerin hier gesprochen. Ja. Die wusste genau Bescheid. Vielleicht, wenn die zufällig heute zuschaut und zuhört, vielleicht können wir morgen mal telefonieren. Und die konnte uns das alles ganz genau, oder könnte uns das wahrscheinlich sehr gut erklären. Ja. Heide, aber auch vielen Dank für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung zu dem leidlichen Thema. Ja. Alles gerne. Gute wünsche ich. Tschüss. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Alina Marquis. Morgen, Freitag, sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen und natürlich auch mailen, domian@wdr.de. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye. Tschüss.